Bildschirm. Deine Bitches blind und arm. Ich kann Rapper nicht verschonen, denn ich kenne keiner Bar. Mess dich nicht mit mir. Du stolperst über Beats, such dir Gegner auf deinem Level. Also Gänsin, der ist weak in meinem Team. Alles Coole in deinem Team, alles Schwule. Du willst krass sein, ich hau Backstein auf deinen Kopf. Dumme Hure, guck, wie ich mit Leiche durch den Park spazier. Und verzieh keine Miene, weil ich sie platziere. Du hast Kinder, hat Wort, sagt dein Heckscheiben Aufkleber. Und jetzt lass ich sie durch die Heckler draufgehen, Mann. Du willst mich betteln, ich sag's einfach, Alter, besser nicht. Denn nach einem Punch bist du behindert wie Sierra Kid. Ich frage, wer will betteln? Du sagst ja aus den Sing. Doch ich packe meine Glock aus und die Nachfrage singt. Ich fahr in einem schwarzen Chevy durch die Straßen. Wenn ich Polizisten sehe, mach ich die AK ready. Sie sind auf der Suche, denn ich bin auf der Flucht. Serienkiller James Franken creept wieder in die Gruppe. Ich fahr in einem schwarzen Chevy durch die Straßen. Wenn ich Polizisten sehe, mach ich die AK ready. Sie sind auf der Suche, denn ich bin auf der Flucht. Serienkiller James Franken creept wieder in die Gruppe. Ich steig ein wie der Geilste und hör auf wie der Geilste. Was dazwischen passiert, juckt, denn die Konkurrenz ist scheiße. Deine Crew würde gern auf einem Level mit mir sein. Doch merkt, ich bin nicht bereit, etwas mit euch erst zu teilen. Aus Akzenten kann ich's mag nicht halten. Du denkst jetzt, ich wär ein Spinner. Ich halt nur mal für Duzis und deine Hand sagt Mittelfinger. Lass mich einen Blick in die Glaskugel riskieren. Oh, ich seh da nix, also stirbst du jetzt direkt. Du kannst kein Instrument spielen, doch dein Mic geht flöten. Kein Spaß am Leben, doch dafür am Töten. Ich kann nicht mehr late back flow, ich bin immer aggressiv. Denn ich bin immer auf Action aus, bin immer aus auf Krieg. Ich kann gut rappen und auch gut schießen. Depp und hüpfe Untergrundrap im Style von Evil Dead. Deine Crew trägt Extensions im Schambereich, um Männlichkeit zu simulieren, doch sie scheiße. Ich fahr in einem schwarzen Chevy durch die Straßen. Wenn ich Polizisten sehe, mach ich die AK ready. Sie sind auf der Suche, denn ich bin auf der Flucht. Serienkiller James Franken creep wieder in die Gruppe. Ich fahr in einem schwarzen Chevy durch die Straßen. Wenn ich Polizisten sehe, mach ich die AK ready. Sie sind auf der Suche, denn ich bin auf der Flucht. Serienkiller James Franken creep wieder in die Gruppe.